Aus Anlass des 22. Todestages von Genossen Kim Il-sung besuchten am 8. Juli die diplomatischen Vertreter und die Vertreter der internationalen Organisationen und die Militärattachés in der TVJK, die Delegation des Generalverbandes der Arbeiter Vietnams, die Delegation der Mitarbeiter des Generalverbandes der Japan-Koreaner und weitere Ausländer und Auslandskoreaner den Sonnenpalast Kumsusan und erwiesen den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il die Hochachtung. Am gleichen Tag zollten ihnen der Vertreter und die Mitglieder der Zweigstelle der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas in Pyongyang im Sonnenpalast Kumsusan Respekt.